Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen vom 21. März 2013. Sauberes Wasser ist ein Menschenrecht. Die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen wird in den nächsten Tagen rund um den Weltwassertag am 22. März Aktionen in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen durchführen. Infostände und Vorführungen des Films Water Makes Money mit Diskussionen finden zum Beispiel in Bochum, Bonn, Duisburg und Ratingen statt. Der Film demonstriert die Expansion der Weltwassergiganten. Besonders klamme Städte und Gemeinden sind für Angebote der Konzerne, die Wasserversorgung zu übernehmen, empfänglich. Piraten haben beim Wasser eine glasklare Position. Die Spitzenkandidatin der NRW-Landesliste für den Bundestag, Melanie Kalkowski, fasst die Positionen der Piraten zusammen. Wasser ist kein übliches Handelsgut, das allein Marktregeln unterworfen werden darf. Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht. Die von der Europäischen Kommission vorangetriebene Privatisierung der kommunalen Wasserversorgung lehnen wir ab. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich gegen die Umsetzung der EU-Konzessionsrichtlinie für die öffentliche Trinkwasserversorgung einzusetzen. Ein weiteres wichtiges Thema ist Fracking. Die Piraten haben sich konsequent gegen Fracking ausgesprochen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, alles dafür zu tun, dass Grundwasser nicht verunreinigt wird. Die Einigung zwischen den Ministern Peter Altmaier, CDU, und Philipp Rösler, FDP, geht eindeutig nicht weit genug. Bisher ist lediglich der Ausstoß von Fracking in Wasserschutzgebieten vorgesehen. Die Langzeitfolgen des Hydraulic Fracturing können nicht bestimmt werden und lassen sich im Zweifel nicht rückgängig machen. Damit stehen die Gefahren in keinem Verhältnis zum möglichen Nutzen, so Melanie Kalkowski. Pressemitteilung fürs Krähennest, gelesen von Andrea Akawako. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.